und natürlich die Sublimierungsform für Sexualität, der Link. Wenn sonst keine Konnektivität, dann wenigstens der Link. Aber ich bleibe einen Moment noch stehen. Sie kennen den Mann, der als erster Kommissar nicht geraucht hat. Kojak. Der hatte eine Glatze. Ich rede jetzt nicht über Testosteron. Keine Sorgen. Was hatte der im Mund? Ein Lolli sozusagen. Den Lolita-Ersatz. Ja, wenn Sie so wollen. Den Lolli, einer der interessantesten Figuren, wenn Sie eine Promotion schreiben, schreiben Sie über den Kojak im Lichte von Freud und Adorno. Sie kriegen einiges heraus in Sachen Lust. Und damit habe ich jetzt wohl wirklich genug geredet. Geboren 1937, studierte Soziologie und Philosophie bei Helmut Plessner, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas. 1968 bis 1992 redigierte er die psychoanalytische Monatszeitschrift Psyche. 1984 gehörte er zum Gründungsbeirat des Hamburger Instituts für Sozialforschung. 1974 bis 2002 lehrte er Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Seit 2002 lebt er als freier Publizist in Wien. Warum uns Psychotherapie nicht weiterhilft? Ich bin, Sie haben das schon gehört, weder Psychotherapeut noch Psychoanalytiker, oder vielleicht sollte ich sagen, ich bin das nur in dem Maße, wie Sie alle das auch sind, weil die Psychotherapie gehört ja zu unseren Alltagspraktiken, ob wir das nun wissen und als solches registrieren oder aber nicht. Ich möchte mich eigentlich auf einige einleitende Vorbemerkungen zum Thema beschränken. Dieses Thema ist von dem zentralen Thema dieses Tages, an dem, wie Sie wissen, vor 69 Jahren die auf Hitler eingeschworene Wehrmacht vor den Alliierten kapitulierte, keineswegs so weit entfernt, wie man zunächst glauben könnte. Denn die Freudsche Psychoanalyse hat zu ihrem Zentrum das Verhältnis von Vergessen und Erinnern. Ich bin vorhin, als ich hierher fuhr, von einem nicht aus Wien stammenden, nicht aus Deutschland stammenden Taxifahrer hergebracht worden. Und der wollte wissen, was ich hier mache heute Abend. Und wusste mit dem Ausdruck Psychotherapie gar nichts anzufangen. Aber nach 10 Minuten wusste er, wovon hier die Rede sein sollte. Und entschuldigen Sie, dass ich auch etwas umständlich, nicht ganz so umständlich wie im Gespräch mit dem Taxifahrer, hier einmal anfange. Also offensichtlich sind diese beiden, Psychoanalyse, Psychotherapie, etwas, was mit der menschlichen Seele zu tun hat. Wir könnten zunächst einmal sagen, die eine will die kranke Seele heilen und die andere, die selbst der Seelenheilkunde entwachsen ist, will die kranke ebenso wie die gesunde Seele erforschen. Was ist die Seele? Freud war ein materialistisch orientierter Arztphilosoph und er hat die Seele, indem er die metaphysisch-theologische Vorstellung von einer Seelensubstanz einfach beiseite schob, hat er die Seele funktionalistisch gedeutet, nämlich als einen Reizbewältigungsapparat. Die Reize oder Stimuli kommen der Seele offensichtlich sowohl von innen als auch von außen zu, also als Anforderungen des Organismus, Bedürfnisse in der psychischen Gestalt von Wünschen oder eben als Anforderungen aus der Umwelt oder dem Milieu des Leibes, also grob gesagt von anderen Menschen oder von Dingen. Solche Anforderungen erschüttern nach der Standardauffassung nicht nur der Psychoanalyse die jeweils eingespielte prekäre Balance zwischen Organismus und Umwelt, und das so entstandene Ungleichgewicht macht dann eine Kompensation, einen Ausgleich erforderlich. Und der besteht einfach darin, dass ein energetisches Defizit, denken Sie an den Hunger, durch einen Import aus dem Milieu kompensiert wird oder dass umgekehrt ein energetischer Überschuss des Leibes durch einen Export ins Milieu ausgeglichen wird. In Wahrheit sind jenseits diesem allzu schlichten Modell der Organismus und die Umwelt über Austausch und Arbeit, über Kommunikation und Stoffwechsel miteinander intensiv verknüpft. Und der innere energetische Idealzustand, die sogenannte Homöostase, die so funktioniert wie Ihr Eisschrank, nämlich einen Standardwert zu wahren sucht, ist zunächst nur ein gedachtes Gleichgewicht, ein mittlerer Wert, der, solange wir am Leben sind, unablässig durch Abweichungen, also durch beständige Pendelschwünge zwischen Mangel- und Überflusssituationen gefährdet und jeweils wieder restauriert wird. Diese permanenten Versuche zur Wiederherstellung einer erträglichen Balance von Frustration und Kompensation nennt man auch Autopoiesis, also Wiederherstellung dieses inneren Gleichgewichtes. Und eine solche Restauration gestörter Gleichgewichte kann entweder durch interne Umstrukturierung, dafür gibt es auch ein interessantes Kunstwort, autoplastisch, oder durch Veränderung des Milieus, nämlich alloplastisch, bewerkstelligt werden. Also entweder ändert man sich oder die Umgebung. Die Termini stammen von dem Kollegen und Freund von Sigmund Freud, dem Ungarn Sándor Ferenczi. Da es nun zu den Eigenarten unserer Menschengattung gehört, dass der bei anderen Lebewesen vorwiegend genetisch fixierte Zusammenhang von strukturierten Bedürfnissen, Triebobjekten und Bemächtigungsformen aufgesprengt ist. Denken Sie einfach an das Tierbeispiel irgendeines Raubtiers, das sich auf die Jagd begibt, nicht? Das heißt, im Unterschied zu solchen Raubtieren zum Beispiel verfügen wir über luxurierende Triebenergien. Das sind solche, die erst kulturell auf bestimmte Objekte orientiert werden müssen. Also wir müssen erst lernen, was essbar und was nicht essbar ist. Und an bestimmte Handlungsformen gebunden werden. Auch die Homöostase ist bei Menschen demnach nicht einfach ein biologisches Fixum, wie etwa die Körpertemperatur, sondern eine kulturell variable Größe. Einfacher formuliert, weil wir, wie Nietzsche das nannte, ein noch nicht festgestelltes Lebewesen sind, leben wir in einer unabgeschlossenen Geschichte von Selbst- und Weltveränderung. Und die Seele, um darauf zurückzukommen, erscheint in diesem Zusammenhang als ein Vermittlungsorgan, in dem die einander widerstreitenden Anforderungen der individuellen überbordenden Triebwünsche, des durch die Arbeit der Generationen zu einem Habitat, zu einer bewohnbaren Umwelt gestalteten naturalen Milieus und schließlich, dritte Anforderung, die Anforderung der spezifischen Gesellschaft, in der wir aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Diese müssen gegeneinander abgewogen werden und in einem unabschließbaren Prozess sind wir als vergesellschaftete Individuen dazu genötigt, um der Selbsterhaltung willen und immer auf der Suche nach einem für uns besseren Leben, beständig neue Kompromisslösungen zwischen den genannten widersprüchlichen Anforderungen zu erfinden und sie auszuprobieren praktisch. Darum sind wir nicht nur Akteure des jeweils institutionalisierten Systems von Verzichtleistungen und Befriedigungen, sondern zugleich dessen Widersacher, immer auch interessiert an Opposition und Variation oder Innovation der bestehenden Lebensverhältnisse. Wir können auch sagen, dass dieser innere Widerspruch die nie versiegende Quelle der allgemeinen seelischen Not vergesellschafteter Individuen ist, vor deren Hintergrund sich dann erst unser persönliches Glück oder Unglück gestaltet. Freud versteht die Seele als einen Mikrokosmos, als so etwas wie ein inneres Gegenstück zum gesellschaftlichen oder, wie er meist sagt, kulturellen Makrokosmos. Die Aufgabe der Vermittlung heterogener Anforderungen fällt in diesem Mikrokosmos der Instanz zu, die er als Ich-Instanz bezeichnet hat. Und die Besonderheit dieser vermittelnden Ich-Instanz ist die, dass sie über Sprache an die Gesellschaft der Mitmenschen angeschlossen ist. Dies Ich gilt in aller Kürze gesprochen als eine schwache, anlehnungsbedürftige Instanz, deren funktionale Kraft, man spricht da etwas grobschlächtig von Ich-Stärke oder eben Ich-Schwäche, also deren funktionale Kraft von der realen gesellschaftlichen Stellung der Individuen, also von dem Grad ihrer Macht oder Ohnmacht abhängig ist. Konfrontiert mit sozialer Ungleichheit, Krankheit und Tod, um das so allgemein vorwegzunehmen, sind die vergesellschafteten Individuen unbegrenzt trostbedürftig. Und da die Sozialmoralen, alle uns bekannten, ihren Triebwünschen zuwiderlaufen, leiden sie zudem permanent unter Schuldgefühlen. Jede Gesellschaft hat darum Institutionen ausgebildet, die der Tröstung und der Linderung von Schuldgefühlen dienen. Solche Institutionen sind in unserer Gesellschaft vor allem die Kirchen und Sekten, die den Gläubigen imaginäre Kompensationen für reale Verzichte verheißen und ihnen zugleich Rituale für die periodische Entsühnung offerieren. Alle Seelsorge entstammt aus diesem Kontext. Ich sagte schon, dass Inneres und Äußeres, also der Mikro- und der Makrokosmos, aufeinander angewiesen sind. So wie durch die Identifizierung mit Eltern und Elternsubstituten die Individuen in ihrem Innern eine versagende Gewissensinstanz ausbilden, also äußeren Zwang verinnerlichen und ihn sogar lieben lernen, so findet andererseits seelische Not ihren Ausdruck in körperlichen Symptomen oder in Verzweiflungsaktionen, denken Sie an Amokläufer etwa, vor allem dann, wenn die Not vom Bewusstsein, also von innerer und interindividueller Kommunikation, ferngehalten wird. Die Symptombildung oder Somatisierung innerer Konflikte ist allemal das Signal einer Überforderung, deren der darunter Leidende, wie ungezählte andere seiner Leidensgenossen, aus eigener Kraft nicht Herr wird. In der modernen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, gilt als rational, vernünftig, nur das, was berechenbar ist. Berechenbar sind Arbeitslöhne, Gewinnchancen, Versicherungsleistungen, Renten. Nicht aber die Wirksamkeit von Bußübungen und die Erfüllung von Heilserwartungen. In den letzten beiden Jahrhunderten ist darum die religiös fundierte Verwaltung seelischer Nöte, wie sie Kirchen und Sekten betreiben, für mehr und mehr Menschen unglaubwürdig und damit unbrauchbar geworden. Wie Sie wissen, hält das die katholische Kirche nicht davon ab, wundertätige Heilige zu kreieren. Darum haben sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ersatzweise weltliche, säkulare Formen von Psychotherapie entwickelt, die, wenn wir zurückschauen, selbst noch einmal den Entwicklungsweg von eher magischen zu eher technischen Formen der Seelenlenkung durchlaufen haben und immer weiter durchlaufen. Als der junge Freud versuchte, hier in Wien als praktischer Arzt Hysterikern und Zwangsneurotikern zu helfen, griff er zuerst, wie seine Kollegen, vergeblich zu Wasser- und Fastenkuren, zur Fahadisierung, also zur Behandlung mit schwachem Strom, und zur Coca-Droge, dann zu Hypnose und zu Suggestion, wie das vor allem Charcot in Frankreich und die Gelehrten von der Nancy-Schule, Liebo und Bernheim ihm vorgemacht hatten. Erst nach dem Scheitern all dieser Versuche entwickelte er im Dialog mit genialischen Patientinnen, auch Patienten, aber die Patientinnen haben dabei eine besondere Rolle gespielt. Denken Sie nur an die berühmt gewordenen Patientinnen von Breuer und Freud, Bertha Pappenheim alias Anna O. und Anna von Lieben, die Freud als seine eigentliche Lehrmeisterin bezeichnet hat, die in seinen Schriften zu diesem Fall als Cäcilie A. figuriert. Also, nach dem Scheitern dieser Versuche, Wasser, Fasten, Pharadisierung, Coca, Hypnose, Suggestion, entwickelt er im Dialog mit diesen Patientinnen zum einen ein neuartiges Verfahren der Deutung freier Assoziationen. Das heißt, eines Verfahrens, das weder der Magie noch technischer Prozeduren bedurfte. Also kein Handauflegen und kein Pendelschwung und kein in die Augen schauen und kein Zureden. Denken Sie an nichts, halten Sie sich ganz ruhig, atmen Sie tief, denken Sie an nichts und so weiter und so weiter. Nichts dergleichen. Und man möchte fast sagen, im selben Zuge eine Theorie der Kultur und des Seelenlebens, die die Entstehung von Neurosen und Psychosen überhaupt erst verständlich machte. Denn wir können schon technisch nur mit etwas umgehen, was wir verstehen. Wir können auch praktisch nur mit etwas umgehen, wenn man es radikal formuliert, mit dem großen Giambattista Vico aus dem 18. Jahrhundert, mit dem, was wir selber auch machen können oder in unserem Fall erleben können. Nun, das Bedürfnis nach einer nicht religiös fundierten Psychotherapie, die eine Milderung des seelischen Leidens verspricht, ohne die Patienten an die kirchliche Gnadenanstalt zu binden und sie auf den Glauben an absurde Dogmen zu verpflichten, dieses Bedürfnis hat seit Freuds Tagen enorm zugenommen. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass nie zuvor weltweit das Gefälle zwischen Reich und Arm so groß war und dass nie zuvor in den reichen Ländern die Skepsis gegenüber dem Jenseitsglauben so verbreitet war, wie das heute der Fall ist. Im nicht mehr überschaubaren Angebot hunderter und tausender konkurrierender Therapien finden sich neben quasi religiösen auch magische und dann wieder rein technische Angebote, deren Verkäufer sich anheischig machen, für viel Geld in kurzer Zeit Leistungsstörungen und Selbstwertdefizite jeder Art zu beheben. Das ist fraglos ein weites Feld für Scharlatanerie. Aber ebenso zweifellos werden auch heute ungezählte Menschen durch Handauflegen, Ermutigung, Ein- und Ausreden, An- und Zuhören oder durch den Anschluss an therapeutische Gemeinschaften mit einem Guru an der Spitze oder ohne ihn, durch Meditation, Coaching oder durch die Unterwerfung unter bestimmte Gruppenrituale in ihrem Befinden real gebessert. Von diesen vielgestaltigen Psychotherapien hebt sich die Freudsche Psychoanalyse dadurch ab, dass sie keineswegs beansprucht, möglichst viele psychisch Kranke zu heilen, sondern darauf ausgeht, aus der Behandlung einzelner Fälle neue Aufschlüsse über die Funktionsweise unserer Seele zu gewinnen, dass sie also eher dem Primat der Forschung als dem der Heilung folgt. Sie will die Symptome ihrer Patienten nicht wegdrücken, sondern ihnen auf den lebensgeschichtlichen Grund gehen. Wenn Sie eine ausgezeichnete ältere Arbeit zu dieser Frage einmal nachlesen möchten, kann ich sehr empfehlen, die von dem Kollegen Freuds und Berliner Psychoanalytiker Karl Abraham 1926 geschriebene Kritik eines psychotherapeutischen Massenheilverfahrens, das in den 20er Jahren von Paris aus, der Erfinder war ein Apotheker, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Namen Coué. Und der Coué-Ismus hat damals zuerst in den Vereinigten Staaten, dann in Europa Furore gemacht. Also Coué hat Massenveranstaltungen einberufen und hat sein Publikum dazu gebracht, zwei Formeln rhythmisch zu wiederholen. Also er meinte, dass man, wir würden heute sagen, psychosomatische Leiden, aber auch narzisstische Defizite, aber auch realen Schmerz, durch welches Leiden auch immer verursacht, angehen könne, autosuggestiv. Indem man sich zunächst ein Substitut für einen Rosenkranz bastelt, nämlich eine Schnur mit einer Reihe von Knoten, 20, Und mit Hilfe dieser Schnur nicht ein Stoßgebet spricht, sondern dreimal täglich 20 Mal eine bestimmte Formel ausspricht. Die Formel lautete: Es geht mir mit allem schon jeden Tag sehr viel besser. 60 Mal pro Tag. Und es gab eine zweite, eine Hilfsformel, die man also auch im Lehrprogramm aufnehmen konnte. Das hat damals Hunderttausende von Menschen angezogen, diese Veranstaltungen. Und die Methode Coué kann als Vorläufer sehr vieler anderer pseudoreligiöser oder chartanesker Formen von Psychotherapie gelten. Deshalb ist das interessant. Dieser Aufsatz hieß, Karl Abraham ist der Autor, psychoanalytische Bemerkungen zu Coués Verfahren der Selbstbemeisterung. Soweit der kleine Literaturhinweis, den ich machen wollte. Ich habe diese Arbeit, als ich mir überlegte, was ich Ihnen heute Abend erzählen könnte, selbst noch einmal gelesen. Sie ist wirklich sehr überzeugend. Sie hat auch, ohne ein einziges Wort zur politischen Situation der Zeit zu enthalten, einen relevanten Beitrag zur aufdämmernden Politreligion der Nazis geleistet. En passant, wie es so die Arbeit eines Psychologen ist, der sich um Politik offiziell nicht kümmert. Faktisch ist das ein ausgezeichneter Beitrag zur Entstehung und zur Blüte der Massenbewegungen, die man damals schon zu Recht als massenfeindliche Massenbewegungen angesprochen hat. Nun, ich sagte, dass es der psychoanalytischen Therapie vor allem um Einsichten in die historischen Wandlungen der zeitgenössischen Seele geht und dass die Besserung des Befindens vieler ihrer Patienten sich dabei eher als ein Nebenerfolg einstellt. Dementsprechend war es Freuds Interesse, die Psychoanalyse nicht in die Hände von Priestern oder Wunderheilern und auch nicht in die Hände von Ärzten oder Humantechnikern fallen zu lassen. Er hoffte stattdessen auf einen Stand, wie er sich ausdrückt, von weltlichen Seelsorgern, den es weder zu seiner Zeit noch zu unserer gibt. Noch ein Wort zu der neuen Wissenschaft Psychoanalyse, die Freud begründet hat und die er selbst immer bescheiden für eine Variante von Naturwissenschaft gehalten hat. Diese neuartige Wissenschaft unterschied sich von den herkömmlichen, monologisch strukturierten Technikwissenschaften, ebenso wie von den auf Traditionsvermittlung orientierten Geisteswissenschaften. Sie hatte es offensichtlich weder mit Natur noch mit Kulturobjektivationen allein zu tun, sondern mit Phänomenen, die man zusammenfassend als Pseudonatur ansprechen kann, nämlich mit obsoleten Institutionen der Lebens- und der Sozialgeschichte, die sich wie Natur ausnehmen, ohne es doch zu sein. Ziel dieser Psychoanalyse war es nicht, im Unterschied zur Naturwissenschaft, Gesetze ausfindig zu machen, die das Verhältnis von Ursachen und Effekten, beziehungsweise in unserem Bereich von Traumen und Symptomen regulieren, sondern Individuen dem Bann solcher Gesetze zu entziehen, wie das, indem man eine entscheidende Anfangsbedingung auf der Ebene der Ursachen, von denen das Eintreten der Effekte abhängig ist, versucht aufzuheben, nämlich die Bewusstlosigkeit, in der sich der Patient oder Klient in diesem Falle befindet, der angesichts der Effekte, die sich an ihm, zum Beispiel an seinem Leibe, abspielen, dieses überhaupt nicht erklären kann und der seinen hysterischen oder zwangsneurotischen Symptomen so ratlos gegenübersteht wie der Tropenreisende, dem man sagt, dass er sich nun leider eine Malaria eingefangen hat. Die Naturmaskerade von Phänomenen wie Hysterie und Zwangsneurose auf der einen, nämlich der biografischen Seite, von Sexualmoral oder Xenophobie auf der anderen, nämlich der kulturellen Seite, resultiert daraus, dass deren Entstehungsgeschichte vergessen ist und die Anpassung an diese Institutionen zur Gewohnheit geworden ist. Was wir uns aber nicht erklären können, dem können wir uns auch nicht entziehen. Nicht nur bleibt der Charakter pseudonatürlicher Institutionen denen, die unter ihnen zu leiden haben, ein Rätsel, sondern sie unterliegen auch deren Bann. Die Psychoanalyse wurde als ein dialogisches Verfahren zur Rekonstruktion der Genese reformbedürftiger Institutionen der Lebens- und Kulturgeschichte entwickelt. Wir können auch sagen, als ein Verfahren zur Auflösung von Sozialrätseln, wie zum Beispiel demjenigen des perennierenden Antisemitismus. In Ansehung der Übermacht der kulturellen und individuellen Vergangenheit über die Gegenwart, also unter dem Eindruck dessen, was er Wiederholungszwang nannte, schätzte Freud die Möglichkeiten der von ihm zwecks Erkenntnis der Struktur und Dynamik der Seele entwickelten Therapie außerordentlich vorsichtig ein. Unter Freunden, sagte er, den meisten seiner Patienten sei doch am ehesten mit dem Scheckbuch zu helfen. In theoretischem Zusammenhang schrieb er, die Psychoanalyse könne überhaupt in der Regel nur das besondere Elend ihrer Patienten auf jenes allgemeine Elend reduzieren, das die Mehrheit der Teilhaber einer bestimmten Kultur ertragen müsse. In einer aufschlussreichen Parabel, die er niederschrieb, um die Möglichkeiten und Grenzen der Psychoanalyse zu veranschaulichen, Sie finden das in der späten Arbeit Abriss der Psychoanalyse, dort heißt es, der analytische Arzt komme als eine Art Hilfs-Ich dem geschwächten Ich des Patienten eben zu Hilfe. Der soll sozusagen im Schutz des Therapeuten, der die Verantwortung dafür übernimmt, sogenannte freie Einfälle produzieren. Und diese freien Einfälle sind so etwas wie Kassiber, verschlüsselte Botschaften, die die Existenz einer vergessenen, geheimen Lebensgeschichte bezeugen, die eben mit Hilfe der Deutung oder wir können auch sagen Übersetzung solcher Kassiber rekonstruiert werden soll. Das therapeutische Duo bildet eine Partei, die zum einen gegen Triebwünsche, die sich über Selbsterhaltungsinteressen hinwegsetzen, angeht, zum anderen gegen überzogene Gewissensansprüche. Beide Partner, Arzt und Patient, suchen sich dabei, wie Freud schreibt, an der Realität zu orientieren oder festzuhalten. Diese Realität aber ist selbst weder eine Wand noch ein Fechtboden, sondern sie ist selbst nur eine herrschend gewordene Entwicklungsmöglichkeit, die beständig von ihren Alternativen bedrängt wird, die sie zu durchdringen und zu überwinden trachten. So soll der Patient oder Klient im Schutz der privaten Zweierkonstellation sich nun getrauen, freie Einfälle zu produzieren, die gegen die Konvention wie gegen seine inneren Widerstände verstoßen. So ist eine solche gemeinsam unternommene Grenzüberschreitung nur dann keine Folie à deux, also keine Wahnbildung zu zweien oder keine Masse zu zweit, wenn in der sozialen Welt außerhalb der analytischen Kur solcher Überschreitung etwas entgegenkommt. Denn erst außerhalb der Kur entscheidet sich, ob das Stück innerer Freiheit, das der Patient durch die Therapie etwa hinzugewinnt, ihn dazu auch befähigt, innerhalb seiner realen Lebenssituation neuartige Kompromisse auszuprobieren, etwa auch solche, die zu einer Veränderung eben dieser Situation führen können. Ob nun die psychoanalytische Therapie eher doch auf eine Kontroll- und Anpassungstechnik wie andere regrediert, oder ob sie zu einer Schule freier Geister wird, das hängt, denke ich, keineswegs nur vom guten Willen der Psychoanalytiker ab, sondern entscheidend von dem gesellschaftlichen und politischen Kontext, in den ihre Praxis und ihre Therapie eingebettet sind. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Der ideologische Staubsauger und dialektische Katalysator. Heute haben wir gleich zweimal mit professoralen Vorträgen aufgewartet. Und ich habe lange überlegt, wie man die Sendung nennen könnte. Kein Glück ohne Fetischismus. Stutzen der Triebe oder vielleicht Austreibung der Partialtriebe. In den ersten 80 Minuten hat Friedhelm Kröll gesprochen. Das hat er eigentlich in Freiburg getan im Januar 2016. Und zwar über produktive Dissonanzen. Adorno liest Freud. Und natürlich hat sich auch das letzte Drittel, die letzten 40 Minuten der Sendung, mit der Psychoanalyse beschäftigt. Da haben wir Manfred Dahmer gehört. Er hat im Mai 2014 in Wien darüber gesprochen, warum uns Psychotherapie nicht weiterhilft. Ein Plädoyer für Psychoanalyse. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.